riesige, Zitator und seinem unbarmherzigen Anführer. Vergesst niemals mein Gesicht, denn wo ihr die Klick seht, werdet ihr dieses verdammte Gesicht sehen. Durch mich funktioniert das denn. Niemand versteht sie so gut wie ich. Nicht dieser kleine Furz hier. Und keiner von euch Furzen da draußen. Ich bin der Klick-Commander. Commander.